1 Live. 4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4 und 3 Stunden Musik innerhalb derer wir unter anderem heute auf die britische Crew King Midas treffen werden, Perverlist, einige andere Sachen, von denen ich mir reichlich was verspreche. Zu Beginn möchte ich versuchen, bei dir und euch zu punkten mit Deutschrap. Ich hoffe, das geht noch. Ende 2009. Tim Plus ist ein Typ, dessen Album Nächster Halt nur so von Soul infiziert ist und strotzt. Ich finde das Album ganz famos und entsprechend starte ich heute mit Tim Plus. Du hast da was. Ist ja sonst nicht meine Art, aber als ich den Saal betrat, war sie der Lichtblick, den ich sah und du bestimmt noch gar nicht da. Sie hat alleine getanzt, ich hab einen Drink bestellt, denn ich bin jung und erfolglos und ich vertrink mein Geld. Yeah. Es lief Umbrella und sie kam unter meinen Regenschirm und sagte, sie sei Anna und kein Hip-Hop-Fan. Ich versprach, wenn ich ein Boot bekomme, mach ich mit ihr einen Segelturn. Dann haben wir beide Zeit und lernen uns ein bisschen kennen. Sie von Ostsee zu kalt, sie wollt karibisches Flair, wollt auf Luftmatratzen liegen im pazifischen Meer. Ich gab ihr Reisetipps vom Fachmann wie eine Landkarte und Bruder, ich würde sie, wenn sie wollte, auch zum Strand tragen. Sie dankte und ich zahlte mit einem Traveler-Scheck. Das goldene Becks auf offenem Meer hat dir so lecker geschmeckt. Ich bin von Klippen gesprungen, nur um ihr zu imponieren. Und wir hörten uns Jock Hocker an, auf Deck bis nachts um 4. Es ist genau wie du denkst, du hast da was, das will ich auch. Es ist genau wie du denkst, was du da hast, will ich auch. Es ist genau wie du denkst, du hast da was, das will ich auch. Es ist genau wie du denkst, was du da hast, will ich auch. Rosanes Kleid, sie stand nur da wie ein bisschen Sonnenschein mit Cola auf Eis. Und das war sowas von heiß, das zwischen Oder und Rhein. Alle Wolken verzogen und das bis Montag so bleibt. Ich hatte einen Strohhalm dabei und echt Bock zu schlürfen und einen riesengroßen Hunger auf die Cocktailkirsche. Alles, was ich wollte, war ein Schluck von ihr und keinen Stress mit deinen aufgepumpten Muskeln her. Es ging ihr gut, wir hatten Spaß, hab mich ins Zeug gelegt, hab sie auf Händen getragen und dir die Joints gedreht. Sie war eine Lady, die den Eugen wieder neu belebt. Ich kann die Rauchwolke noch immer in meinen Träumen sehen. Ich lag ihr zu Füßen, doch ich kam wieder hoch, denn ich hab auf sie gestanden wie an der Ampel auf Rot. Sie trug eine grüne Dauerwelle und getönte Sonnenbrillen und ich wollte nichts mehr anderes kriegen als bekommen, was ich will. Es ist genau wie du denkst, du hast da was, das will ich auch. Es ist genau wie du denkst, was du da hast, will ich auch. Es ist genau wie du denkst, du hast da was, das will ich auch. Es ist genau wie du denkst, was du da hast, will ich auch. Der DJ spielte Sunshine Reggae und sie dankte für den Schirm. Ich sah ihr lange hinterher und war verwirrt. Ey, was willst du von meiner Freundin her? Arschloch! Es ist genau wie du denkst, du hast da was, das will ich auch. Es ist genau wie du denkst, was du da hast, will ich auch. Es ist genau wie du denkst, du hast da was, das will ich auch. Es ist genau wie du denkst, was du da hast, will ich auch. You won't. 4. Black Rock ist das Hip-Hop-Projekt der Black Keys, die eigentlich eher bluesverhaftet nach Brooklyn gegangen sind und sich dort mit zahlreichen Rappern zu schwer pumpenden, heavy rockenden, das kann man ruhig so sagen, Tracks verabredet haben. Darunter auch einem hier zusammen mit der Sängerin Nicole Ray, Why Can't I Forget Him. Black Rock selbst betitelt das Album. Sketching my teachers in the class, the big and one of the leaders in the scrap. Gotta admit it, homie, you need me. Tired of watching the same videos, throwing remotes at your TV. Like, damn, what you gonna do when I let it go? Turn it up when you hit a bang on the radio. Give it up, gotta be the flow so critical. I'm feeling originally wrong, so pitiful. Slow down, blitz, these kids is dyslexic. Got a whole horn section when I'm banging with optics like... to rock's finest, no labels, no budget, no major co-signers, just the heart that knows no defeat. You better apologize if you dream of knocking blitz off in your sleep. Not just you, just you, just you, just you, just you. Off with the heart of a veteran. So aside a classic album, as cool as I ever been. Tell your baby mamas, I promise that I'm the best here. Ringtone clones, my rhyme is a breath of fresh air. Who the hell wanna with blitz far from the underdog? 16 bars better than your whole catalog. This is for them college grad boys and them duffel bag boys. Stacking your paper, take it back, boy. Don't forget that I'm from Ghana, man. You know how far that is? You can't get to Accra driving a car, that is. Just imagine the type of fire that burned in my chest. You got a city behind you, I got a continent. Yes, yes, the best is the best I kid. No, no, he didn't. Yep, yep, I did. And you should bow down to the greatest alive. Talk about without taking it back. I took you forward, not just you, just you, just you, just you, just you. From long time. Certain you don't hide. I warm to them. We rise the temperature. We no boss, no replica. We rise the temperature. That's a hard predator. We rise the temperature. We rise the temperature. We rise the temperature. Me oh no no ready for. We rise the temperature. Me oh no no ready for. We rise the temperature. We no boss, no replica. We rise the temperature, we rise the temperature, we rise the temperature. When Batman come round, everybody sit up. Yo, I'm icy, get up, yeah. Leave me eat up. No. Don't break yourself, car, you feel more than box and kick up. Yeah. Ambulance come, are you then pick up? Half on himself, the boy shit up. Yeah. Come on, come for you identify, but she just take a look on him and stick up. Yo, your time eat up, me sure and I wear like hiccup. When we done, the boy look for me and say, oh, you can't believe I'm cut. I'm my space, this you hit up. You think me care when your face hit up? Me a real bad man, so mind yourself before you get dumb and kick up. We rise the temperature. We no boss, no replica. We rise the temperature. That's a hard predator. We rise the temperature. We rise the temperature. We rise the temperature. Me oh no, no ready for. We rise the temperature. Me oh no, no ready for. We rise the temperature. We no boss, no replica. We rise the temperature. We rise the temperature. We rise the temperature. Aye. Me oh no, let me no tell you this, yo, yo. Me tell you this straight. Me come dark up and track. Your boy cool up, put water up on that. You know I start and get mark up and trap. Sure. You move mobile like somebody just start a contract. Me spark up and trap. Yes. Paper, then put park up on that. You know see me win already. Look me a walk and come back. Lad, dapper, doctor, me come well proper. Me gold, not bronze or copper. Everybody know me sharp like maca. And the boy want test me feel sorry for. Then me go see more red than I carry. And the boy want test. Me send him a box and make him travel like a foreigner. We rise the temperature. We no boss, no replica. We rise the temperature. That's a hard predator. We rise the temperature. We rise the temperature. We rise the temperature. Me oh no, no ready for. We rise the temperature. Me oh no, no ready for. We rise the temperature. We no boss, no replica. We rise the temperature. We rise the temperature. Yeah. We rise the temperature. Them try sabotage me. Yo. Them come with the dapper dapper down. Me a born Jamaica like rum and up it on. Me a do this long time like Tony Mataron. Everybody knows me and the real veteran. Veteran. Everybody right now me know me better than. Make room on the big jet land. The DOC is the real veteran. We rise the temperature. We no boss, no replica. We rise the temperature. That's a hard predator. We rise the temperature. We rise the temperature. We rise the temperature. Me oh no, no ready for. We rise the temperature. Me oh no, no ready for. We rise the temperature. We no boss, no replica. We rise the temperature. We rise the temperature. We rise the temperature. Me oh no, no ready for. We rise the temperature. We no boss, no replica. We rise the temperature. That's a hard predator. We rise the temperature. We rise the temperature. We rise the temperature. Me oh no, no ready for. We rise the temperature. Me oh no, no ready for. We rise the temperature. We no boss, no replica. We rise the temperature. We rise the temperature. We rise the temperature. Me oh no, no ready for.

tell that I'm a London brother by the way that I speak. Listen, Nando's the places I eat. I heard man say they swag splash. If that's the case, I dive in face to my feet. Come on, a fashion garden. You don't get these beats at the market. For these kicks, you'd have to stack from morning. So you tell me what's cracking, darling. I really don't do it like this. Where you live? They go JD's when they get the new kicks. We go to the company. Say we got a video and then we leave with exclusives. You go MC to do this. Tell that look what London did. The wickedest thing since London Bridge. And look, don't touch the kid. You can tell that I'm a London boy. London boy. London boy. Trust me, you need this London boy. London boy. London boy. You can tell that I'm a London boy. London boy. London boy. Trust me, you need this London boy. London boy. You can tell that I'm a London brother. I'm a Jack the lad. I'm too cool for school, too bad for dad. I come fresh from West with a bag for hand. No bucket and speed, but a bag of sand. Come on, a fashion garden. Trust me, cause I run that department. I must be honey, a match for starters. So you tell me what's cracking, darling. I better don't do it like this where you stay. You don't get none of this in the UK. We fly from Wednesday back to Tuesday. You dig my London order? You dig my swipe on the jumper scorcher? Can that look what London did? The wickedest thing since London Bridge. And look, don't touch the kid. You can tell that I'm a London boy. London boy. London boy. Trust me, you need this London boy. London boy. London boy. You can tell that I'm a London boy. London boy. London boy. Trust me, you need this London boy. London boy. London boy. You can tell that I'm a London boy. London boy. London boy. Trust me, you need this London boy. London boy. London boy. Alle Welt verkündet ja nun schon seit geraumer Zeit und die Beteiligten selber tun es auch. Sie sagen, Grime-Musik ist tot. Trotzdem erscheint von Zeit zu Zeit immer noch mal ein Album und ich bemühe mich, das für mich und ich kann ja ruhig auch mal sagen, für uns hier an Land zu ziehen. Aus dem einfachen Grunde, weil es mich nach wie vor interessiert, weil es mich reizt und weil ich mit Interesse beobachte, wie einzelne Leute sich schon natürlich bemühen, so sich aus dem engeren Grime-Rahmen, aus den Grenzen herauszubewegen. Der Typ, den wir hier gerade gehört haben, macht das ziemlich gut. Er heißt Scorcher. Er ist genau das, was er da besingt, ein London Boy. Wobei ich nicht sicher bin, ob der Knast, in dem er einige Zeit gesessen hat, jetzt sich auch unbedingt auf Londoner Stadtgebiet befindet. Tatsache aber ist, dass er da im Knast wohl meines Wissens diverse Mixtapes zusammenstellen konnte, die ihm erstmal seinen Namen gemacht haben, Scorcher eben. Jetzt erscheint sein Debütalbum und nicht ganz unähnlich wie bei Dizzy Rascal geht auch Scorcher daher und produziert Tracks, die so ein bisschen Bassline, Elektro-Flair haben, die also nicht in jeder Hinsicht pur Grime sind. Der unvermeidliche, das meine ich natürlich absolut positiv, Wiley zählt zu den Gästen dieses Albums Concrete Jungle, aus dem ich hier gerade den London Boy gespielt habe. Erlaubt noch ein, zwei Sätze zu der Wu-Tang Clan-Geschichte, die ich da eben angespielt habe. Das jetzige Album heißt Wu-Tang Meets the Indie Culture Volume 2 und dann Enter the Dubstep. Die ganze Sache hat eine Geschichte, die geht ins Jahr 2005 zurück. Da haben die Wu-Tang Clan Leute sich mit einer ganzen Reihe von Indie-Alternative-Rappern der USA zusammengetan und die Meets the Indie Culture Volume 1 verfasst. Da war MF Doom zum Beispiel bei, eine Menge anderer Leute. Und jetzt gehen Wu-Tang her, nicht mit neuen Tracks, sondern mit Reimen, die entweder aus ihren ureigenen Reihen kommen oder aus dem Kreis der erweiterten Familie, sprich zum Beispiel auch MF Doom, stellen diese Reime zur Verfügung und geben sie gewissermaßen in die Hände zeitgenössischer Dubstep-Produzenten. Auf Doppel-CD-Länge erleben wir da eine ganze Reihe von wirklich sehr ravigen und hochenergetischen Geschichten, wie ich eben einen gespielt habe. Prominente Leute wie Scuba sind zum Beispiel auch dabei, wobei ich da auf Parson als Remixer eben zurückgegriffen habe und die Raps hat besorgt Sun One, so muss es heißen. Wu-Tang Enter the Dubstep. Vor kurzem erschien die ganze Geschichte. Jetzt mache ich hier mal weiter mit einem deutschen Produzenten Sharam J., der Anfang nächsten Jahres sein Album veröffentlichen wird. Vorweg gibt es Army of Men in den üblichen Remixen. Mir gefällt die kurze Originalversion mit der Sängerin Cornelia. Am besten hier ist Sharon J, Army of Men. I think I'd like to give you head. Right here, not in or out your bed. It turns me on to see you sweat. That's the thing I'm using to set. You get so jealous when you moan. Still I'm all for it, take it home. It's quite a rush to be on top of things. To have you ask me not to stop. Think you can ask your lady friend to supply my bitter end. She works me up while you hit ten. I got too much love to spend. Too much love to spend, and too much work to end. But I need an army. Wir sind hier bei 1Live4. Das Düsseldorfer Schallplattenlabel Level Records veröffentlicht nun schon seit einigen Jahren sehr geschmackvoll und auch nie zu viel. Platten, die normalerweise im Techno-Bereich liegen, sich sehr leise und behutsam aufbauen mit Künstlern, die teilweise aus Polen oder aus Mexiko kommen. Der Artist hier, auch nicht zum ersten Mal auf dem Level-Label, kommt auch aus Düsseldorf. Antonelli Electronics oder Electronic. Ich vertue mich da immer mit Singular oder Plural, denn der Artist-Name wird hinter dem Elektr mit einem Punkt abgekürzt. Das ist nach meinem Geschmack hier wunderbare Hausmusik, fast schon für die Peak Time. Cancel heißt die aktuelle EP von Antonelli Electronics, Electronic. Hush ist ein Titel daraus. Geht weiter mit dem englischen Produzententeam Stripper. Zusammen mit dem DJ Omega aus Detroit, hier kommt jetzt das Stripper-Theme. Just like a stripper. Like a stripper. Like a stripper. We'll be right back. move her body. She move her body. She move her body. Body, body, body, body. Just like a stripper. Now's the time for you to shine. Bei 1Live4, gerade verklungen aus meiner Sicht einer der besten, wenn nicht vielleicht sogar der beste New Garage Track des Jahres 2009 von Grey Matter zusammen mit der Sängerin Heidi Vogel, Believe in Something, im Remix des Rumänen TRG. Hier im Hintergrund mein Liebling Joy Orbison mit Brooklyn Calling. Und danach begegnet uns ein neuer Name, aus England kommend, Emika, steht mit ihrem Titel Drop the Other für eine wunderbar verquere, futuristische Dubstep-Soul-Nummer. Hört selbst, was da gleich auf euch zukommt. Zunächst Joy Orbison, dann Emika mit Drop the Other. Hold it.

1Live. Infos. Mit Sebastian Ehl um 23 Uhr. Verteidigungsminister lehnt Rücktritt ab. Bahn will tausende Stellen streichen und das Wetter wolkig trocken kalt. Verteidigungsminister zu Guttenberg schließt einen Rücktritt aus. Das hatten Politiker der Opposition wegen der Affäre um den umstrittenen Luftangriff in Afghanistan gefordert. Zu Guttenberg sagte, er habe nach der Bombardierung im September nicht die Unwahrheit gesagt. Vielmehr sei er selbst am Anfang nicht korrekt informiert worden. Am Wochenende waren neue Details ans Licht gekommen. Nach Medienberichten soll der Luftangriff in der Nähe der Stadt Kunduz einer Gruppe von Taliban-Kämpfern gegolten haben und nicht zwei Tanklastern, wie bisher immer behauptet. Das Krisentreffen zum Steuerstreit zwischen Bund und Ländern hat offenbar eine Annäherung gebracht. Und das wenige Tage vor der entscheidenden Abstimmung im Bundesrat. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Carstensen deutete nach einem Treffen mit Kanzlerin Merkel an, dass seine Zustimmung zu dem geplanten Wachstumsbeschleunigungsgesetz möglich ist. Mehrere Länder, darunter auch Unionsgeführte, hatten Widerstand angekündigt, weil ihnen durch die geplanten Steuersenkungen milliardenschwere Einnahmen entgehen würden. Im Gespräch ist jetzt offenbar ein Ausgleich des Bundes für die Steuerausfälle in den Ländern. Die Deutsche Bahn will offenbar weitere Jobs streichen. Nach einem Bericht des Berliner Tagesspiegels sollen in den kommenden 5 Jahren etwa 14.000 Stellen wegfallen. Besonders betroffen ist der Güterverkehr. Udo Bühlmann berichtet. Ein umfangreicher Stellenabbau wird voraussichtlich auch andere Konzernbereiche wie den Personenverkehr betreffen. Dort sinkt der Personalbedarf nicht nur wegen der Wirtschaftsflaute. Die Ursachen sind hausgemacht. Die Bahn hat seit Jahren Streckenausschreibungen im regionalen Personenverkehr an die private Konkurrenz verloren. Zum Beispiel im Münsterland und in Ostwestfalen. An manchen Bahnhöfen sind die Züge der Deutschen Bahn bereits in der Unterzahl. Auch neue Techniken in den Stellwerken machen Personal überflüssig. Borussia Dortmund ist in der Fußball-Bundesliga weiter auf dem Weg nach oben. Die Dortmunder gewannen am Abend auswärts beim deutschen Meister Wolfsburg mit 3:1. Damit stehen sie jetzt auf Platz 6 in der Tabelle. Im anderen Sonntagsspiel trennten sich Mainz und Stuttgart 1:1. In der zweiten Fußball-Bundesliga gab es 2 Spiele mit NRW-Vereinen. Fortuna Düsseldorf schlug Oberhausen mit 2:0 und Bielefeld kam gegen Union Berlin nicht über ein 1:1 hinaus. 1Live. Sektorwetter. Die Nacht wird richtig kalt. In der Eifel und im Sauerland kann es bis auf minus 10 Grad runtergehen. Dazu bleibt es aber trocken. Morgen auch. Außerdem gibt es noch jede Menge Sonnenschein. Das Ganze bei höchstens minus 1 Grad in Bielefeld, 0 in Essen und Pulheim kann auf 2 Grad kommen. Dienstag und Mittwoch sieht es ähnlich aus, mit Wolken und Sonne im Wechsel und fast überall trocken. Stauschau. Keine Staus in Sicht. Okay, bevor wir hier weitermachen, erlaubt noch mal ganz kurz 2-3 Sätze zu den Musiken, die eben gelaufen sind. Emika, ein neuer Name, die im Übrigen im nächsten Jahr auf dem traditionsreichen britischen Label Ninja Tune ihr Album veröffentlicht wird, hatten wir gehört mit Drop the Other. Und dann habe ich auf einen Titel, wie ich zugebe, nicht zum ersten Mal zurückgegriffen, der, wenn er schon nicht vor seiner Zeit war, Ahead of its Time im Jahr 2000, zumindest heute noch so gültig ist wie damals vor fast 10 Jahren. Ein Titel von Clued namens Phone Call im Hefner Remix, den ich dann anschließend gespielt habe, wie gesagt, aus dem Jahr 2000. Jetzt geht's zunächst weiter mit einer EP, die mir in den letzten Monaten hier wirklich nachhaltig aufgefallen ist, aus Sheffield. Kommt sie, die In the North EP, mit 4 stilistisch sehr unterschiedlichen Tracks auf einer Platte gewissermaßen, veröffentlicht auf Dust Science Recordings, ein Sheffield-Label, hinter dem The Black Dog steckt, und hier mit einem wunderschönen Techno-Titel von Carl Taylor, Walk On By. need a change. This love don't feel the same. Twisted and deranged. I think we need a change. I saw a love would last forever. Wir sind hier bei 1Live 4. Ich sage hier in einigen Minuten mal, was hier zuletzt so alles gelaufen ist, okay? Der Mann, den wir hier hören, heißt Paul Macker, ist Brite, macht seit ungefähr 15 Jahren Tracks auf den unterschiedlichsten Labels, nennt sich unter anderem auch Velmay. Als solcher hat er jetzt eine EP veröffentlicht, deren Titeltrack ein, wie ich finde, ganz brauchbarer Ritt in den Space ist, Radiated Future, nämlich der Titel, den wir hier gerade gehört haben. Davor zwei wunderschön elegische, meditative Dubstep-Tracks. Der letztere von beiden kam von Data. Ich habe ihn hier auch schon zwei, dreimal zuvor gespielt. In den letzten Wochen Doors of Perception. Die Stimme kam von Cell, das Ganze auf dem glorreichen Tempa-Label erschien. Und davor habe ich einen brandneuen Titel gespielt von Ultrasound. Der heißt New Direction und der kam so mit einem fein zwingenden Jazzbesen, bevor sich dann auch dort die dubsteppigen, meditativen Vibes breit machten. Und davor habe ich auch noch einen Titel gespielt und der stammt von einer Crew, die ich namentlich bereits zu Beginn der Sendung erwähnt habe, King Midas Sound. Wenn ich jetzt sagen würde, mein Album des Jahres, ich weiß, was dann kommt, ja, faule Sau, die die letzten zwei Platten, die so Ende Dezember kommen, schnell als Nummer 1 tippen, damit man da nicht durch die ganzen Listen gehen muss. Das machen ja so viele in diesen Wochen. Tatsache ist aber, wäre dieses Album von King Midas Sound, sagen wir mal, im August oder im Mai erschienen, hätte ich keinen roten Kopf, das zu meinem Album des Jahres zu machen. Es heißt Waiting for You. Die Protagonisten dahinter, hinter King Midas Sound, sind die Stimme Roger Robinson, eine zweite Stimme, die heißt Mitami, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, und der im Grunde entscheidende Mann, der Produzent, das ist Kevin Martin, der als Techno-Animal vor vielen Jahren schon für Furore gesorgt hat, bevor er dann zum Käfer mutierte. Als The Bug hat er meines Wissens im letzten Jahr, wenn ich mich recht entsinne, noch ein Album veröffentlicht, London Zoo hieß das, also der Londoner Zoo, wo er sich durch die Londoner Basslandschaft begab, allerdings wesentlich vehementer und energetischer, als das auf diesem King Midas Sound Album jetzt der Fall ist. Waiting for You kommt mit wunderschönen, märchenhaften Dubstep-Skizzen, so muss man wohl sagen. Die Songs sind allesamt irgendwie verschleiert, haben eine unglaubliche Schönheit und Zartheit und erinnern nicht nur mich an das vielleicht beste Album, das Tricky jemals gemacht hat, Maxinquay, eben aus dem Jahr 1994, wo die ganze Stimmung ja auch letztendlich durch diese flüsternde Atmosphäre, die sich ja bis in die Stimmen fortsetzte, entstand. Ich möchte auch gleich einen weiteren Titel aus diesem Album von King Midas Sound spielen. Das ist ganz sparsam alles arrangiert. Ein paar lose Beats, ein paar Bässe, die da durch den Track gleiten und eben die flüsternden Stimmen, insbesondere von Roger Robinson, der gleich einem Titel nachgeht, den man für so etwas halten könnte wie eine Variation auf die indianische Weisheit, wonach man Geld nicht essen kann. Es geht da um unseren Planeten. Das möchte ich gleich spielen. So viel mal zu den gehörten Tracks. Und wenn ich Tricky gerade vergleichsweise erwähnt habe, dann möchte ich natürlich hinzufügen, es gibt ein neues Album von Tricky, das so Licht und Schatten abwirft. Aus meiner Sicht, er geht zusammen mit der Philadelphia Crew, South Ruckus Crew. Entsprechend heißt das Album Tricky Meets South Ruckus Crew. Es ist ein sehr extrovertiertes Album mit Ska-Reggae-Anleihen, das ist klar, sehr viel Dampf dahinter. Einer meiner Lieblingstracks vom Album, soweit ich das bisher beurteilen kann, ist der, den ich jetzt spielen möchte, Balligaga. Und schon bald, Ladies and Gentlemen, werden wir dann erneut King Midas Sound wieder treffen, nachdem nämlich dann nach Tricky gleich zunächst Perverlist ins Spiel kommt. Them boy they a TV gangster, would I never wanna see my hunger? Can you believe it? It's too late. If a gun thing, this a knock around thing. Guns out in that a just mounting. So talk bad man, sing it with the right hand. Squeeze any time on a night to life and jump in a fire when you jump out a fry pan. On a war zone, so a war we not shy from. This eagle on a sky, it a fly pan. Give me a reason that you're ready to go fly pan. Make we blaze it dogs. Shake it when you hear this love. We gangsta whenever we blazing thugs. On a road boy only faking fucks. gangster. Would I never wanna see my hunger? And you really eat, it's too late. Them boy, they a TV gangster. Would I never wanna see my hunger? And you really eat, it's too late. So you're not real outlaw. Ecuadorian gangster never see a green shark. So you take life with take no response. Beirut them gorillas see heavy in a Bronx. So you run streets from sun up to six. Jamaican gangster would I love to see this. So you love war and you love great shit. Them a England tough, them no normal menace. Them boy, they a TV gangster. Would I never wanna see my hunger? And you really eat, it's too late. Them boy, they a TV gangster. Would I never wanna see my hunger? And you really eat, it's too late. I wanna see my hunger. Can you believe it's too late?

1 live 4. Wir haben eben, nachdem ich hier mich auf den Drum and Bass Zug geworfen habe, zunächst Alex Paris gehört mit einem Track aus seinem Album 1984 mit Verstärkung von Spectra Soul und Peven Everett, der Titel Forsaken. Spectra Soul hier im Hintergrund ganz für sich, Suppression. Und anschließend möchte ich eine Nummer von Bell, geschrieben B-A-L, The Trendy Tune. Sekunde mal eben. So, Spectra Soul sind raus. The Trendy Tune ist ein Track, der seit Wochen schon durch diverse Blogs wabert, aufgrund der Bassline, die gleich auf uns zukommen wird. Can't wait to hear it in full format, also her mit dem Titel, sobald er rauskommt, schreiben viele. The Out There EP ist das Doppelvinyl von Bell, geschrieben B-A-L, mit vier Tracks entsprechend, The Trendy Tune. Erschienen auf dem Influence-Label, das ich hier schon mal so zu einem Drum-and-Bass-Label des Jahres gemacht habe, aufgrund der unglaublich luftigen Tracks mit guten Effekten versehen, so schöne, dubbige, echohafte Nachschläge und vieles, vieles mehr. Auch das hier steht von der Qualität her ganz in der Tradition bisheriger Influence-Veröffentlichung Bell, The Out There EP, The Trendy Tune. Bis gleich. We'll be right back. 1 Live. 4. Okay, ich möchte in circa 3 Minuten einen Sampler vorstellen, der heißt Beat Dimensions Volume 2, auf dem sich auf einer Länge oder einem Umfang von immerhin 20 Artists bzw. Tracks all dieses komische Hip-Hop-Zeug befindet, instrumentaler Art, das in diesem Jahr doch hier und da für Furore und Stirnrunzeln gesorgt hat. Merkwürdige Polyrhythmen, versetzte Tracks, viele kreuz und quer schlagende Synthesizer, wonky, Future-Hip-Hop, all die Begriffe, die sich darum ranken, mit Verdächtigen den immerselben, wie zum Beispiel Sam I Am, Know Thy Thing, Raz G, Dorian Concept aus Österreich und vielen, vielen anderen mehr. Zu dieser Clique, wenn auch auf dem besagten Sampler nicht vertreten, Beat Dimensions Volume 2, zählt auch der Brite Paul White, der jetzt bald schon mit seinem neuen Album rauskommen wird, nachdem er im Spätsommer bereits eins veröffentlicht hat, die merkwürdigen Träume des Paul White, so etwa deutsch übersetzt, The Strange Dreams of Paul White, und damit möchte ich hier zunächst einsteigen. 1-3-4, um die eben angekündigte Reihe der Glitch-Hop-Wonky-Downbeat-Tracks ein bisschen aufzulockern, hören wir hier ein paar groovige Klänge von einem Briten, den es inzwischen nach Australien verschlagen hat. Regal heißt der Mann, Time Passed, sein aktuelles Album. Die Geschichte dieses Mannes reicht zurück bis in die 90er Jahre zu den Wise Guys, eine Formation, die damals im Zuge der Big Beat Musik, Propeller Hits und andere auf dem Wall of Sound Label für einige Furore sorgen konnte. Im Übrigen habe ich mich eben natürlich sofort wieder Lügen gestraft, als ich als zweites Stück nichts aus dem Beat Dimensions Sampler spielte, sondern unseren guten Freund Hudson Mohawk mit seinem Titel Fuse, den man einmal auf seinem Album Butter findet, aber auch auf der Warp 2010 Compilation, die so ein bisschen zeigt, was Warp in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr vorhat, die aber auch diesen eben gespielten Hudson Mohawk Titel beinhaltet. Wo sind wir denn hier im Hintergrund? Hört ihr das? Meine Güte, hab ich heute Heuschrecken im Kopf oder was ist los? Nein, das ist Eric L. Whoever, wer immer das ist, mit der Solar Suite Part 2. Auch Eric L. befindet sich auf dem Sampler Beat Dimensions Volume holding on. Unite us this lifetime as lovers for Live hier ein paar Tracks, einfach so mal versuchsweise aneinander montiert, ohne sie groß zu kastrieren. Devendra Benhart, What Will We Be, haben wir eben gehört. Ein Album, das hörbar hier und da und überlagert ist von den Sounds, den Geräuschen des Dschungels, des tropischen Regenwaldes, Tropicalia, im besten Sinne, What Will We Be. Dann kam erneut Paul White ins Spiel. Das mag ich ja an diesen verrückten Typen. Sie täuschen irgendetwas an. Das kann auch mal ein 60s-Klassiker sein oder Folklore aus den Anden und driften dann in ihre Hip-Hop-Grooves. Paul White, The Strange Dreams of Paul White, sein Album. Dann kam das, was diesem Titel möglicherweise fehlte, nämlich die Panflöten, gesampelt von Animal Collective, aber im Original stammen vom rumänischen Panflötenspieler George Zamfir. Es gibt eine neue EP vom Animal Collective, aus der ich gerade diesen kleinen Ausschnitt gespielt habe, Fall Be Kind, heißt die EP Grace, der Titel, den ich zugegeben in diesem Falle ausschnitthaft gespielt habe. Die Dubstep Allstars hier im Hintergrund, das ist eine Reihe des Tempa-Labels, auf dem wir Dubstep in the Mix hören, der sich über die Jahre natürlich verändert hat. Die neue Dubstep Allstars Volume 7 als Doppel-CD, gemixt vom Chef, die eine CD vom Ramadan Man, die andere wir hören Chef. should I let him go? A life as the one who comes and goes. Is it over now? Tell me you know. I want to believe that it's you, girl. Tell me if it's real or should I let you go? 1Live4, während hier im Hintergrund entspannte Klänge von Lawrence aus Hamburg auftauchen, erlaubt ganz kurz den Hinweis, dass ich hier gerade eine ganz offensichtlich rare, mir vor einiger Zeit schon aus dem engeren Umfeld von William Fitzsimmons zugespielte Nummer gespielt habe. Ich will das gar nicht so abstrakt machen, es war der Tourmanager, den ich bei irgendeiner Gelegenheit mal kennenlernte und der mir den eben gehörten Track in der Hausversion von Markus Ganter, So This Is Goodbye, dann als MP3 zugeschickt hatte. William Fitzsimmons ist auf Tour, kommt auf Tour und auf seiner Seite erkenne ich, dass er nicht nur den 16. Dezember im bereits ausverkauften Gebäude 9 absolviert, sondern dass auch der 15. Dezember möglicherweise ganz kurzfristig hinzugenommen worden ist. Da scheint es offiziell noch Karten zu geben. Auf der offiziellen William Fitzsimmons Seite zumindest ist das Konzert am 15. Dezember, strikt genommen, also morgen wäre, der Dienstag noch nicht ausverkauft. William Fitzsimmons, hier Lawrence und die 2-3 Tracks, die ich sonst gespielt habe, da sage ich dann gleich noch ein bisschen was zu, okay? Thank you. Vorweihnachtliche Zeit mit Lawrence, Musik aus seinem Album Until Then Goodbye. So heißt das. The Dream ist der Titel, den ich hier gerade gespielt habe. Und in der Tat sind viele Stücke, meine Güte, das ist jetzt eine echte Plattitüde, zum Träumen, zum Kuchenbacken, zum aus dem Fenster schauen, wenn endlich der herbeigesehnte Schnee langsam runterfällt. Ist wunderbar, was der Lawrence macht. Ich habe im weiteren Verlauf hier heute noch gespielt vor William Fitzsimmons, erlaubt, dass ich das ganz kurz sage, einen neuen Track des Portugal-Trios Buraca Som Sistema. Der heißt Restless, ist ein Vorbote des kommenden Albums und auffällig Piano zurückgenommen, hat fast schon bluesigen Gesang, etwas songorientierter als die wilden Jump-Up, Beilefunk, Elektro, Afro-House-Nummern, mit denen Buraca Som Sistema vor etwas mehr als einem Jahr in unser Bewusstsein gekommen sind. Und davor habe ich, nachdem ich den Tempa All-Stars-Mix hier einige Minuten laufen ließ, einen weiteren Titel aus dem Album des Bristolians, wenn man das so sagen kann, bei Leuten, die aus Bristol kommen, Perverlist gespielt, Jarvik Mindstate, ist ein wirklich hervorragendes Album. Dieser Perverlist ist ein echter Techniker, der die, üblichen Techniken des Dubstep eigentlich nicht anwendet, sondern der zunächst sehr perkussiv seine Tracks gestaltet, rhythmisch, und sie dann nach und nach aufbaut und der auch musikalische Brücken in Richtung Techno, in Richtung repetitive Musik sehr stark baut, was dazu führt, dass Perverlist einer der Leute ist, die die Brücke mitgeschlagen haben zwischen englischer Bassmusik und dem neueren Berlin Techno. Perverlist. Jetzt möchte ich eine Platte spielen, die einen wunderbaren Remix hat. Mit einem Makel, die Stimme fehlt. Und die ist so großartig. Sie gehört der schon etwas betagteren, ich glaube, das darf man sagen, französischen Schauspielerin und Sängerin Brigitte Fontaine, die sich mit dem New Yorker Khan eingelassen hat, dessen Name mir jetzt noch im konfus gehaltenen Booklet von Devendra Benhardt irgendwo untergekommen ist. Dieser Khan, der es ja mag, charmante, etwas leicht ältere Stimmen in seine Tracks aufzunehmen. Er hat schon mit Julie Cruz auch gearbeitet. Khan und Brigitte Fontaine mit diesem Titel hier, Fine Mouche, den ich auch im Original überragend finde, den Remix ohne die Stimme, dann bei anderer Gelegenheit. En relais, Monsieur. Je suis la fée du logis. Fil doré. Doux tapis. L'ombre séchée. Ciel de lit. Vor Schluss dieses Tracks möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich bei dir, bei euch bedanken für deine, eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute für die anstehende Woche. Kommt gut rüber, bleibt gesund, bitte. Bekanntlich das Wichtigste. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns gegebenenfalls am nächsten Sonntag wiederhören können. Mein Name ist Klaus Fier. Eine dänische Band aus Kopenhagen macht die Tür zu Lars and the Hands of Light. Ciao, alles Liebe. Na, wo sind die denn? Alles klar. Hardest thing I've ever told you, didn't you know? I've never felt so mean in my life before, didn't you know? I want you to open your eyes up. I want you to open your eyes.